Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, den ich heute mal im Büro abgeholt habe. Und wir sitzen hier, ich wollte sagen, in einer Hundehütte. Hallo René. Nein, das ist keine Hundehütte, es ist ein selbstgebautes Häuschen. Ja, hallo Stefan, das ist quasi das Büro im Büro. Ja. Sehr gemütlich. Ich habe schon darum gebeten, eine Kopie bitte für mein Büro anzufertigen. Wird der Auftrag wohl entgegengenommen. Okay, Freundschaftspreis. Schön, dass du hier bist und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau. Das 14. Mal. Das 14. Mal Bullenhitze heute. Ja, Bullenhitze. Wir haben aktuell, ich glaube, irgendwas über die 30 Grad, aber wenn man es vielleicht leise im Hintergrund hört, das Rauschen ist diesmal kein technisches Problem, sondern ein Upgrade für unsere Befindlichkeiten. Richtig. Und dazu hat René noch ein Bierchen, ein Kundenbier. Achso, ja, wenn es hier rappelt und ruppelt. Dann hat René das Bier fallen lassen. Ich trinke jetzt einfach mal, wie auch sonst, während der Arbeitszeit. Bier. Das hatten wir doch erst in der letzten Folge, weil ich trinke natürlich Wasser, weil Alkohol während der Aufnahme. Prost. Oder ist es alkoholfrei? Ja, Prost, René. Komm, wir müssen einmal hier das Prostgeräusch. Naja. Das ist Karamellbier. So. Aber mehr wollen wir nicht erzählen. Genau, keine Werbung. Sonst kriegt ihr noch Bock auf Bier. Richtig. Und dann sind wir nachher an eurem Alkoholproblem schuld, obwohl es ja nur alkoholfrei ist. So ist es. Ja, was steht heute an? Wir können ja nur kurz sagen, also wir sind bei dir im Büro und das ist in Berlin ungefähr wo einzuschätzen? Das ist nicht unweit vom letzten Aufzeichnungsort. Ganz genau. Genau, in Friedrichshain. Ja. Wie gesagt, am Rand von Friedrichshain Richtung Mitte. In der Nähe der Karl-Marx-Allee. Richtig. Und ich wollte da, wo wir schon mal in der letzten Sendung sind, kurz noch nachreichen, weil das hatte ich vergessen, als wir die Location verlassen haben. Das heißt, ich habe es vergessen, ich habe es erst gemerkt, nachdem wir fertig waren mit Aufzeichnen. Ja. Als wir die Location verlassen haben, haben wir gesehen, wer diese Feier dort veranstaltet hat. Die Location war doch gesperrt. Ja, genau. Geschlossene Gesellschaft. Und die geschlossene Gesellschaft, zu der wir uns dann dazugesellt haben, war Klarna. Ach, das hattest du dann gesagt, Klarna. Und mit Klarna verbindet mich ja auch sehr, sehr viel. Ja. Denn Klarna war jahrelang der Zahlungsanbieter, über den ich bei HelloFresh... Hello. Bei HelloFresh. Die Story hast du ja erzählt. Aber nicht im, nicht im Detail? Mikro. Nicht am offenen Mikro. War das nicht so? Nee, das kann natürlich sein. Genau. Also, dann erzähl nochmal. Dann lass ich es mal vom Stapel. Also HelloFresh ist ein Anbieter für Lieferdienst. Ne? Ja, genau, so ein Abo, so ein Essensabo. Und da habe ich jahrelang die in Anspruch genommen und bezahlt wurde mal über Klarna. Und Klarna. Quasi ein Abrechnungsdienstleister. Genau, es war ein Abrechnungsdienstleister. Ja, und bei einer Bestellung saß ich irgendwann mal zu Hause und wartete, dass sie kommt. Die haben immer so um 22 Uhr geliefert, HelloFresh. Und die kamen nicht und ich hatte nichts zu essen im Kühlschrank und hatte mich dann an HelloFresh gewandt, habe gesagt, was ist los bei euch? Und da haben die gesagt, ja, Klarna hat die Zahlung verweigert für sie. Sag ich, wie? Die haben die Zahlung verweigert. Ich mache das seit Jahren über die. Ne? Ich bezahle auch unmittelbar, nachdem die Rechnung reingeht. Ne? Ja. Da habe ich bei Klarna angerufen und habe gesagt, was ist denn los bei euch? Und Klarna hat gesagt, nichts. Ich habe mir gerade mal ihren Account angeguckt. Also sie sind Musterkunde und wir würden ohne Probleme und ohne weiteres sofort für sie mehr als 2.000 Euro vorauslegen. Ne? Dann dachte ich, HelloFresh sagt, dass Klarna nicht will. Klarna sagt, alles ist schick. Also habe ich an beide geschickt, habe gesagt, hier, guck mal, was da nicht stimmt. Und darauf habe ich von Klarna nie eine Reaktion bekommen. Und HelloFresh hat mir den Tipp gegeben, ich sollte mich doch als Zahlungsanbieter von Klarna verabschieden. Okay. Und dann eben, was vorher noch nicht ging, halt über Abbuchung oder keine Ahnung was machen. Ja, aber ehrlich gesagt hat mich die Situation bis heute davon abgehalten, wieder bei HelloFresh zu bestellen. Obwohl die eigentlich immer sehr korrekt gewesen sind. Ja. Okay. Traurige Geschichte. Du wärst fast verhungert. Ja. Ich wäre fast verhungert, ja. Ja, genau. Aber so kann es gehen. Das zum Thema Klarna. Lassen wir das Thema so stehen. Haben wir das Thema abgehakt. Ja, ja. Genau. Genau. Dann, ja. Wenn wir schon mal bei Zahlungsanbietern sind, oh Gott, dann fällt mir gleich noch ein Thema ein. Ja. Und zwar Payback. Ja. So, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich ja nicht so mit Namen hantieren darf. Und zwar es ist so, ich kriege regelmäßig eine E-Mail von Payback, mhm. Wo ich über meinen Kontostand informiert werde. Also du bist Kunde von Payback. Genau, das ist der Punkt. Ja. Ich bin gar nicht Kunde. Ach so. Sind das Spam-Mails? Nein, das sind es auch nicht. Und zwar werde ich namentlich angesprochen. Okay. Nur, dass da steht, sehr geehrte Frau. Aha. Also, dann dachte ich immer, ja, dann wird es wohl von meiner Frau der Account sein. Nee, der Account sein, nur auf meine E-Mail-Adresse. Ja. Weil ich ja augenscheinlich die E-Mails kriege und da steht halt mein Name. So. Und das läuft jetzt schon seit einer ganzen Weile so. Und jetzt bekomme ich neulich, ich ändere mal den Vornamen, ne? bekomme ich neulich eine Mail, da steht nicht sehr geehrte Frau, sondern da steht, liebe Daniela. Mhm. Da denke ich, Moment. Jetzt wird es persönlich. Das bin ich doch auch nicht. Also das bin ich definitiv nicht. Somit war auszuschließen, also als Info, meine Frau heißt nicht Daniela, also war auszuschließen, dass es sich dabei um eine Mail handelt, die für mich oder ein Familienmitglied war. Ich habe die E-Mail-Adresse nochmal überprüft und das ist tatsächlich meine E-Mail-Adresse. Jetzt habe ich im Internet mal nach dieser Daniela gesucht und habe tatsächlich eine gefunden. Okay. Also habe die jetzt mal angeschrieben. Ja. Ja. Und hat sie reagiert? Ich vermute fast, dass sie einen Mann hat, der genauso heißt wie ich, weil die E-Mail-Adresse ist mein Vorname und mein Nachname. Das ist ja jetzt auch nicht so ein außergewöhnliches. Ja, aber mein Vorname und mein Nachname in Kombination. Gut, ja. Ne? So, jetzt wird die sich wundern, dass sie von ihrem Mann, der ich ja nicht bin, eine Mail bekommt mit der Ansprache, sehr geehrte Frau. Ne? Ja, ich bin sehr gespannt, ob sie es ist, ob ich sie treffe. Also noch nicht reagiert. Nee, dann laden wir sie mal ein hier in dem Podcast. Ich habe gesehen, die kommt aus Sachsen, kann man sagen. Okay. Ja. Vielleicht kann ich zu der Story später noch mehr erzählen. Mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Das klingt lustig. Also kein Fake, sondern das muss schon das eine echte Person sein. Ich hab mal geguckt. Rein theoretisch geht es ja eine E-Mail-Adressenanmeldung ja nur über ein sogenanntes Double-Up-In-Verfahren. Ja. Das heißt, Ich muss das bestätigt haben irgendwann mal. Jetzt dachte ich aber, vielleicht ist die Anmeldung so alt, dass ich dass es da dieses Verfahren noch nicht gab. Ne? Ich habe heute mal geschaut, es war im Juli 2018, ich habe eine Bestätigungs-E-Mail in meinem Postfach. Im Juli 2018, wo drin steht, bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ach so. Aber ich habe diesen Link, ich bin nie ganz sicher. Ich glaube nicht, dass ich ihn angeklickt habe, aber ich habe jetzt keine Follow-up-Mail gesehen. Okay. In der steht, vielen Dank für die Bestätigung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auflöst. Da ist wohl irgendwas mit den Daten durcheinander. Ich habe schon überlegt, ich könnte ja sagen, Passwort vergessen. Ja, und dann änderst du ihr Passwort. Und könnte mich dann da einloggen. Ja, mach doch. So werden übrigens Accounts gehijackt. Ja, muss man immer aufpassen. Aber das klingt nach einer spannenden Story. Da bin ich mal gespannt. Das ist definitiv. Wie sich das ergibt, ne? Aber ja, dann hoffen wir mal, dass sie reagiert. Dass sie keine Angst vor dir hat. Ich hätte die Geschichte ja auch, schreiben können. Hallo du, wie sieht's aus, wollen wir uns beide mal zu einem schönen Abend verabreden? Genau. Ich hab, ne, wir haben doch schon dieselbe E-Mail-Adresse. Nee, sie. Ich schreibe ja vermeintlich von der Mail-Adresse ihres Mannes. Ja, ja. Nee, von ihrem Mann. Ja. Ich habe doch meinen Vorname, Punkt, Nachname. Und die E-Mail-Adresse hat sie für die Payback-Anmeldung genommen. Also ich schreibe dann vermeintlich. Hat sie wahrscheinlich nur vertippt, ja. Ich frage mich, wo sie sich da vertippt hat. Vielleicht einen anderen E-Mail-Anbieter. Also sie hat entweder so, sie hat nämlich einen Punkt weggelassen zwischen Vor- und Nachname. Und so. Für die, die es nicht wissen, bei Google, wenn man einen Google-Account hat, dann kann man bei der Mail-Adresse so viele Punkte setzen, wie man will. Die werden ignoriert. Also wenn du jetzt Hans.Mustermann hast, kannst du auch machen H.A.N.S. oder Mustermann zusammengeschrieben. Ja. Also kannst du theoretisch mehrere Adressen. Das wäre eine Variante. Die andere Variante ist ja mit dem Plus, was bei Google geht, hinten ein Plus ranmachen. Ne? Also Hans.Mustermann plus und dann zum Beispiel Payback. Und dann sieht man auf diese Mailadresse, wo die herkommt, wenn man Spam bekommt. Ja. Das ist natürlich auch ganz gleich wahrscheinlich einen dicken, fetten IT-Trick hier raus. Ja, wir sind ja auch in einer IT-Firma gerade. Das stimmt, das muss hier das Flair sein. Ja, ja, das kam uns dann so in den Sinn. Dann bitte ich dich nicht in Richtung Bücher zu gucken, weil ich sehr, sehr alt. Geguckt, ja. Nee, das macht es nicht besser. Also bis jetzt hatte ich noch einen guten Eindruck von der Firma, aber wenn ich hier so lese... dieses Buch hier zum Beispiel. HTML4. das ist. Ich will mal nur schnell gucken, von wann das ist, damit die, ganz schön dicker die technisch nicht so versiert sind. Schon leicht im Regal steht. Vergilbt. Zweite Auflage 1998. Also dieses Buch ist von 1998. Ja, ist, ist ja jetzt noch nicht so lange her und hat auch nur 20 Mark gekostet. Ja. D-Mark. Ja. Also, ja. Ja. Oh, ja, ich entschuldige mich für dieses Geräusch. Ich hoffe, eure Ohren sind jetzt nicht vom Kopf gefallen. Ja. René, ist etwas zu schwer mit dieser Bank. So, Stefan, aber du hast ja auch was zu erzählen. Ja, ich habe ja Urlaub. Okay. Und habe ein bisschen was gemacht. Ich war nicht weg, aber ich habe hier in Berlin ein bisschen was gemacht, weil wir sind ja in Berlin. Aber... Oh, ich muss hier noch ans Telefon. Oh. Der Chef ruft an. Oder auch nicht. Nein, das ist nicht für mich. Wir können es klingeln lassen. Okay. Wir ignorieren es einfach. Ja. Oh, Telefon. Ist so ein Reflex bei René. Genau. Zum Glück habe ich andere. Mal sehen, wie geduldig der ist. Nein, ich habe Urlaub und habe meine Wohnung mal ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Und das passt natürlich hier zu den alten Büchern, weil man natürlich dort ein Wiedersehen mit ganz alten Dingen hat, die man vielleicht vermutlich jahrelang nicht gesehen hat. Auch mit Büchern? Von denen man sich jetzt getrennt hat. Bücher habe ich auch viele. Gewöhnt euch einfach an das Geräusch. Ja, genau. Vielleicht können wir es rauspiepen, rausschneiden. Nein, aber jetzt sollte gleich Schluss sein. Bücher auch? Von Büchern habe ich mich nicht getrennt. Die habe ich nach wie vor in meinem Regal. Okay, nehmen wir an, du hättest ein Buch gesehen, wo du sagst, das willst du nicht mehr haben. Was hättest du damit gemacht? Natürlich, jetzt gut, dass du sagst, ich hätte es natürlich nicht zum Sperrmüll gebracht, sondern versucht weiter. In die Papiertonne. Nein. In die blaue Wasser. Also, ich möchte mal sehen, dass du mit Büchern zum Sperrmüll gehst. Genau. Das muss man doch mal, das machen wir mal in dem Podcast. Wir fahren dann so ran, dann steht doch immer ein Mitarbeiter da, wo man dann sagt, genau. Bücher. Wo kann man hier alte Bücher ablegen? Ja. Also, nein, natürlich nicht. Bücher sollen ja ewig leben und sollen weitergegeben werden. Und was ist der einfachste Weg, um ein Buch weiterzugeben? Also ich glaube, ihr Bücherzelle. Wisst das. Bücherzelle. Ja, oder halt Freundeskreis. Wir haben ausführlich über die Bücherzelle gesprochen im Podcast. So sieht es nämlich aus. Ich habe einen der vergangenen Podcasts. Aber die Nummer gerade nicht im Kopf. Da waren wir sogar in einer Bücherzelle drin gewesen. Ja. Und haben aus einer Bücherzelle quasi gesendet. Ja, ich habe jetzt noch ein Trauma. Echt? Ja, nein, alles gut. Es war ja auch so warm. Ja, also du hast um- und aufgerollt. Genau. Und ich habe, zum Beispiel habe ich noch einen alten Röhrenfernseher entdeckt in meiner Kammer. Okay. Einen kleinen. Okay. Den habe ich natürlich weggeschmissen. Und man soll ja... Sachgemäß hoffentlich. So. Ja, auf die Straße gestrichen. Nein. Zu verschenken. Am Morgen danach war er weg. Nein. Quatsch. Nee, am Morgen danach steht da immer noch mindestens 5 Regale zusätzlich daneben. Oder so, genau. Ja. Nein, es ist ja so, auf dem Recyclinghof hast du ja diese Container. Ja. Und man stellt ja so als... normaler Mensch stellt man einfach das immer dazu, aber wenn dann zufällig gerade ein Mitarbeiter da ist, der sagt dann, einfach hinten reinwerfen mit Krawall, ja. Und das ist ein schönes Gefühl, natürlich. Fernsehweitwurf. Echt, das ist bestimmt cool. Ich habe als Kind mit mal so Neonröhren in der Baustelle auf den Containern zerschleppert. Schön. Das ist auch ein schönes, befreiendes Deswegen Gefühl. Die Quecksilberallergie jetzt bei dir? Ja. Aber, weißt du, was mir gerade einfällt? Lampen und Quecksilber. Ach so, Quecksilberlampen? Ist doch Quatsch. Quecksilber in Lampen? Was? Okay. Fieberthermometer war das mit Quecksilber. Das auch, ja. Thermometer überhaupt, ja. Ja, nicht alle heutzutage haben Thermometer. Ach so, René, guck dir mal aufs Fieberthermometer, wenn wir wissen, wie warm es ist. Nein, aber da fällt mir gerade ein, das müssen wir mal machen. Wir fahren zum Recyclinghof und stellen uns vor den Container. Und wenn die Leute da mit irgendwelchem Zeug ankommen, sagen wir hier, gibt uns mal, wir werfen das mal da rein. Kann man da mal machen. Frust abbauen. Ja, das stimmt. Du? Das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Ja. Älteren Leuten helfen. Ne? Ja. Nee, wenn ich mit dir zum Sperrmüll fahre, dann sagt mir der am Sperrmüll, nee, nehmen wir nicht, den musst du woanders hinbringen. Verstehe. Nee, ich habe zum Beispiel noch meine Wii, habe ich ja auch noch. Aber die habe ich nicht weggeschmissen, da suche ich noch jemand, der die haben will. Ja, also wenn ihr also einen kompletten Zubehör, kennst du noch dieses Fitnessbrett hier? Ja. Und wir haben irgendwie, glaube ich, vier so eine Pads hier oder Controller gehabt. Okay. So richtig, richtig teures Zubehör, alles, ne? Und ja, aber ich Also wir verlosen jetzt eine Wii. Naja, ja. Passend dazu, ganz viele Gamepads hatten wir noch. Wir haben ja früher viel am PC gespielt und ja, die sind irgendwann mal in eine Kiste verschwunden und die haben wir jetzt natürlich weggehauen, noch mit so einem Com-Anschluss teilweise. Ja, okay, ne? das sind diese Rauten, die trapezförmigen mit Pumpen, Genau, mit Löchern drin. Also echt lustig. Und natürlich haufenweise Kabel, also zum Beispiel SCART-Kabel. Ja, unendlich viele. Gibt es noch Fernseher mit SCART-Kabeln? Nee, es wird immer weniger. Aber ich hab zu Hause zum Beispiel einen Konverter, so einen Adapter, der das umwandeln kann in HDMI. Gut, also die Qualität wird zwar nicht besser, aber vielleicht damit. Wenn ihr beim Aufräumen noch alte Geräte findet, genau, dann, wenn ihr sie nicht weghauen wollt, es gibt Lösungen. Und jede Menge Verpackung, muss man natürlich auch sagen. Okay. Weil man ja manchmal hebt man noch Verpackung auf. Oder man hat noch alte Geräte. Ich habe zum Beispiel noch einen alten Router gehabt. Oder kennst du noch die Horstbox? Nee. Quasi das Gegenstück zur Fritzbox. Gab es mal so eine Initiative? Nee, sagt mir nichts. Es war halt auch so ein Router zum Basteln irgendwie. Aber habe ich alles weggehauen. Und dazu natürlich die Verpackung. Und das war eine ganze Menge. Glaubt man gar nicht. Stefan, ich frage mich wirklich, was mit dir los ist. Warum? Du entschlackst jetzt materiell. Ja. Du spendest für Kinder den Schwimmunterricht. Ach, hast du dir gemerkt? Ich sehe Fotos von dir, wo du Nadeln im Arm hast. Ah ja, das wollte ich auch noch. Wollte ich auch gleich drüber reden. Da können wir gleich zum nächsten Thema übergehen. Wenn du deine Bude jetzt leerräumt hast und damit was erzählen kannst. Dann naja, und als Tipp, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, Stapelboxen zu kaufen. Welcher? Achso, warte mal. Gibt es da einen bestimmten Hersteller? Also nein. Stapelboxen. Ich habe es natürlich bei einem Standard aus Plastik, genau. Mit Deckeln stapelbar. Ja. Wie hoch? Es gibt verschiedene. Ich habe mal welche mit 5 und mit 15 Litern. Also du bist nicht so der Freund von Schränken. Nee, ich habe ja eine, für Schränke schon, aber ich habe ja eine schöne Kammer, wo man quasi Sachen, die man nicht täglich braucht, sammelt. Ich finde auch, also man ist da, man legt da mal viel zu viel drauf. Ja. Also man könnte da viel simpler rangehen. Mein Schlafzimmerschrank zum Beispiel ist ein Metallregal mit, wie heißen diese Platten? MV, keine Ahnung, ich bin kein. Die ist so eine, wie Holz ist das, so Pressschrank. Ach so, so eine, ich weiß, was du meinst. Diese Platten, egal. Genau. Aber das ist mein Schlafzimmerschrank. Ja, cool. Und du siehst das hier stehen noch welche. Das sind die Schubladen. Ich zeig's dem Stefan nur mal, aber wir können es gleich erklären. Die sehen aus wie aus Pappe. Die sind aus Pappe. Ja. Na, sag ich doch. Das sind einfach Pappcontainer. Und das sind die Schubladen auch, in diesem Schrank. Und die sind auch ineinander stapelbar sozusagen. Durch also die verschiedenen Größen. Zufällig zwei Stück nur. Zufällig zwei Stück. Aber die habe ich dann mit einem weißen Etikett beschriftet. Ja. Und da steht dann drauf: Schlüpper, Socken. Das ist mein Schlafzimmerschrank. Schön. Ideen muss man haben. Und sehr nachhaltig mit Pappe. Definitiv. Ja. Wenn die Bude abbrennt, dann ist nichts mehr da. Genau. Sagen Sie, hatten Sie nichts gehabt? Keine Schränke. Ja, doch dieses Stahlgerüst. Aber Sie haben so viel Verpackung. Ja. Nee, bei dem Plastikzeug, da könntest du zumindest, das wäre dann wie dieses in Tschernobyl so versiegelt. Ein großer Plastikhaufen da irgendwie. Da fällt mir ein kurzer Abschweif. Es gibt doch jetzt aktuell. Ich weiß nicht, in welchem Ort, wo sie diese Schlange gefunden haben, irgendwie gesehen haben und jetzt suchen, in irgendeinem Wohnhaus. In Deutschland? Ja, und da gab es doch auch die Idee, wenn sie die nicht finden, dann werden sie das Haus irgendwie komplett eintüten irgendwie, versiegeln. Und dann, ist das eine gefährliche Schlange? Weißt du, was für eine Schlange? Ja, der Biss kann tödlich sein, keine Ahnung. Musste mal in den News gucken. Ich habe es nur so nebenbei mitbekommen und es gibt jetzt Ideen, das Haus irgendwie einzupacken. Einzufackeln. Nee, einzupacken und dann innen drin sozusagen mit Gift explosiv die Räume zu fluten. Und das hat mich an das so ein bisschen gerade erinnert. Ja. Ich guck mal nach, weil ich kenne mich beim Thema Schlangen eigentlich relativ gut aus. Okay. Schlange. Vielleicht findet es ja René. Gucken wir mal. Schlange entwisch, keine Ahnung. Schlange entlaufen. Google, Schlange entlaufen. Ach so, okay. Schlange entlaufen. Schlange in Mülheim. Ja, kann sein. 7.8. Ist ja recht aktuell. 26.8. Oh. Ja, ja. Oh, okay, alles klar. Also bei der Schlange handelt es sich um eine Kobra und die ist in der Tat giftig. Nicht ungefährlich. Ja. Genau. Nee, mal oft wird der da. Oh, jetzt habe ich geklickt. Eigentlich mache ich das ungern. Ja, das hast du es gesagt. Ich hasse diese. Das ist nicht so ein Ganze. Bild nachmachen? Das ist diese Clickbait-Headlines hasse ich. Also du. Es gibt wirklich Webseiten, auf die gehe ich nicht drauf, weil ich weiß, die Schlagzeile verspricht irgendwas, was im Text überhaupt nicht gehalten wird. Das ist ja oftmals so. Aber es ist eine giftige Cobra, ja. Ja. Nur manchmal wird ja schon Panik gemacht, wenn eine Boa oder so entwischt, die jetzt nicht so kritisch ist. Ne? Auf jeden Fall, die Bewohner mussten alle raus, ne, glaube ich. Und dann mal sehen, was da passiert. Das ist wirklich nicht ungefährlich. Ja. Aber kommen wir zum anderen Thema. Hattest du jetzt eigentlich noch was? Nein. Nee, echt? Das war schon? Mehr hast du nicht? Ach so, nee, doch. Ich habe natürlich noch viele. René's Verbrauchertipps und wo man nicht bestellt. Vielleicht kommt die Verbrauchertipp. Du hast ja schon gesagt, man findet von mir immer nur Nadeln im Arm. Nee, ich finde, ich mache mal kurz die Überleitung. Ja. Ich finde, du bist ein sehr aktiver, Berlin-aktiver Mensch. Okay. Du entschlackst jetzt gerade materiell offenbar, räumst deine Wohnung auf, kümmerst dich um Bedürftige. Um Bedürftige sozusagen und spendest Blut und steckst dir irgendwelche anderen Nadeln in den Arm, wo ich halt hinterfragen wollte, was du da tust. Ja, sehr gut. Also ich fand den WhatsApp-Status ehrlich gesagt sehr eklig. Ja, das dachte ich mir, aber da war ja kaum Blut zu sehen. Aber es hatte mir ausgelöst, dass ich gerne wissen möchte, warum. Stefan, sag's uns bitte. Also muss dazu sagen, René hat gerade gesagt, Blut spenden. Klar, ich spende regelmäßig Blut. Dabei muss man sagen, ich habe bis jetzt einmal Blut gespendet. Nein, nicht regelmäßig. Nee. Weil am Blutspenden ist natürlich anstrengender und gerade bei dem Wetter, man darf ja nicht vergessen, man verliert jede Menge Blut und das muss natürlich kompensiert werden. Deswegen spende ich in der Regel Blutplasma. Plasma, genau. Okay. Ne? Also das spende ich regelmäßig. Und es ist so, Plasma ist ja jetzt nichts Schlimmes, dir wird Blut abgenommen. Beziehungsweise ist ja wie so du gehst ja an so eine Maschine, Blut wird dir abgezapft, die Teilchen entsprechend rausgefiltert, dann kriegst du noch irgendwas dazu, so eine Kochsalzlösung und dann wird das Blut wieder zugeführt, sodass du im Prinzip keinen Blutverlust hast. Ne? Okay. Deswegen ist es sehr angenehm und auch bei der Hitze durchaus machbar. Man muss halt entsprechend viel trinken. Das ist das Einzige, worauf man auf jeden Fall achten muss und gut essen. Und es gibt ja noch eine weitere Form der Spende. Es gibt 4 Spendenformen. Und eine weitere ist noch die Thrombozytenspende. Okay, und genau, das hatte ich gelesen. Und genau das war ich. Ich konnte mit Thrombozyten nichts anfangen. Okay, sehr gut. Ja, das ist auch sehr interessant, weil da gehst nicht du hin und sagst, ich möchte Thrombozyten spenden, sondern du wirst angesprochen von den Ärzten dort, weil Thrombozyten dürfen nur bestimmte Leute spenden. Okay. Die nämlich super Blutwerte haben und die einen entsprechenden Anteil an diesen Blutblättchen, Thrombozyten sind im Prinzip Blutblättchen, ne, haben. Das ist total wichtig, denn die werden sozusagen separiert aus dem Körper durch so eine Maschine und dann wird quasi ein Antigerinnungsmittel damit reingemischt und das Ganze zentrifugiert. Also das muss immer in Bewegung sein, darf nicht stillstehen quasi. Das was erzählen da abgenommen. Die dir dann alles während der Behandlung oder muss die Hilfe selber holen? Nee, da informieren die dich schon. Ne? Du kriegst ja vorher auch noch Arztgespräch und so. Okay. Und, genau. Gibt es dafür Geld? Also ich frage jetzt nicht aus Gier, sondern aus reinem Interesse. Ich würde sowas niemals machen. Okay. Weil ich habe es nicht so mit Blut und so. Ja, Blutspenden darf ja auch nicht jeder. Also genau, für jede Spendenform gibt es bei den Diensten jeweils eine Entschädigung. Welches ist die finanziell beste? Thrombozyten nehme ich mal. Richtig. Ja. Aber ich sage es auch gleich, ich mache es auch nicht wegen dem Geld, sondern einfach wegen dem Effekt. Also ich glaube wegen dem Effekt. Warum glaubst du das nicht? Nee, doch, ich glaube das. Ich glaube, dass du das nicht wegen dem Geld machst. Ich glaube, du hast ja offenbar ein sehr gutes System entwickelt. Ja. Du holst dir Geld für die Blutspende und steckst dieses Geld in Kinder, die nicht schwimmen können. Zum Beispiel, ja. Ja, nee, finde ich gut. Ja, aber das kann man auch mal hier im Podcast machen. Ne? Ach so, ja. Könnte man zum Beispiel mal richtig schön wegfahren für eine Woche oder so. Genau. Stefan, gehst du bitte wieder dahin und spendest ein bisschen was? Nein. Du hattest ja gefragt. Die nächste Blutspende könnte unser Aufzeichnungsort an der Ostsee sein. Ich will dich nur mal darauf hinweisen. Ja, stimmt, weil René hat ja schon angedeutet, dass er in den Herbstferien an die Ostsee fährt. Ja. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben ja gerade noch mal so. Genau. wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest gerade noch was ranhängen. Ich wollte so ein bisschen erklären, wie es funktioniert. Ne? Also farblose Blutblättchen werden im gelben Plasma, also diese Blutflüssigkeit, gesammelt. Das ist eklig, ich versuche dir zu folgen. Und ich hoffe, ihr tut es mit mir, damit ich da nicht so alleine bin. Das ist überhaupt nicht eklig. Und die werden quasi gesammelt und die restlichen Bestandteile werden dann im Körper wieder zurückgeführt. Also es ist genauso wie bei der Plasmaspende. Auch bei Thrombozyten spendet man trotzdem Plasma. Okay. Man spendet beides. Ne? Und eine Spende dauert 60 bis 120 Minuten. Ist aber cool, weil die Maschine, die dort war, die zeigt auch den Fortschritt an und du weißt genau, wie lange noch sozusagen. Und das ist halt ganz cool. Das ist sehr transparent. Genau. Und jetzt ist nämlich das ganz Wichtige. Anschließend wird die Spende auf Infektionskrankheiten und weitere Eigenschaften untersucht. Und erst danach kann es beim Patienten angewendet werden. Okay. Und das heißt, du hast automatisch und sogar kostenfrei eine Überprüfung deiner Blutwerte. Das ist auch noch ein positiver Nebeneffekt. Genau. Ich habe nämlich jetzt auch mal darum gebeten, dass sie mir mal einen Ausdruck geben von meinen Blutwerten. Und da steht genau von allen Terminen, steht drauf, wie die Werte sind. Also ist auch natürlich eine gute, coole Selbstkontrolle, aber ich habe natürlich auch die Bestätigung gehabt, dass meine Werte top sind. Ja, schön. Also bluttechnisch bin ich... Ist bei dir alles ja, pico bello. Im roten Bereich sozusagen. Im grün. Ja, genau. Diese kleinen Blutkörperchen sind enorm wichtig, weil, jetzt sage ich dir warum, die sind nämlich für die Blutgerinnung, für den Wundverschluss und für den Heilungsprozess verantwortlich bei Wunden. Das heißt, wenn man keine Thrombozyten oder einen Mangel an Thrombozyten hat, kann man verbluten quasi. Okay, wie kann man Thrombozyten aufbauen? Gar nicht. Die kann man nur gespendet bekommen oder was? Ja. Richtig. Okay. Denn jetzt kommt es nämlich, und dann beantwortet es wahrscheinlich auch deine Frage nach der Aufwandsentschädigung. Ja. Man muss sie bei 22 Grad lagern, immer in Bewegung, und die halten maximal 4 Tage. Boah. Und jetzt noch kombiniert mit, es sind nur Menschen dafür zugelassen, die einen bestimmten Anteil an Thrombozyten im Blut haben, ergibt natürlich, dass die Thrombozytenspende die wertvollste Spende ist. Okay. Das heißt, dass deine Thrombozyten, die du da neulich gespendet hast, jetzt schon in irgendeinem anderen Mensch rumstehen. Vielleicht. Bei einer OP zum Beispiel werden die das angewendet. Das heißt, dass in irgendeinem Menschen, den du nicht kennst, steckt jetzt ein bisschen Stefan. So kann man es auch sagen. Genau. Aber es sind ja nur Thrombozyten. Das ist ja eine schöne Entschuldigung. Ja, genau. Nein. Ja. Also, ja, sehr cool. Sehr interessante Erfahrung und ich kann dir sagen, in 2 Wochen geht's weiter. Ich würde mich am liebsten ein Stückchen tiefer setzen, jetzt, damit ich zu dir aufgucken kann. Ach, cool. Nein, ich finde das wirklich cool. Ich finde es super eklig. Für mich war ja schon der Podcast, den wir zum Thema Blut gemacht haben. Da? Ja, damit kannst du mich jetzt nicht schocken mit deinem Loch da. Sieht aus wie ein Pickel. Aber der Podcast, den wir zum Thema Blut gemacht haben, ich glaube, es war der erste, zweite oder dritte. Das war der Anfang. Ja, das war für mich schon eine harte Nummer. Echt? Ach, deswegen war die so schlecht. Ja, deswegen war ich so weiß. Ja. Nein, aber wie gesagt, also ich kann jedem empfehlen, der gesund ist und dafür zugelassen ist, geht Blut spenden, tut was Gutes. Gerade jetzt in den Sommermonaten gehen die Konserven immer schnell alle, weil natürlich weniger gespendet wird. Ne? Und wie gesagt, eine Blutspende an sich geht schnell. Eine Plasmaspende dauert 3/4 Stunde bis Stunde. Der reine Spendevorgang, ne? Natürlich mit Vor- und Nachbereitung. Ich hole mir kurz einen Stift dazu. Und Thrombozytenspende, wie gesagt, 60 bis 120 Minuten. 60 bis 120 Minuten. Schreibst du das auf? Nein, ich wollte mir was anderes aufschreiben. Ach so, okay. Sehr, sehr schön, Stefan. Also, diesmal kommst du mit? Bestimmt nicht. Nee? Finde ich eine echt tolle Sache. Es gibt vielleicht eine Sache, die ich machen würde, die in diese... Samen spenden. Nee, da schüttelt es mich. Ach so, okay. Vielleicht wird das mal ein Thema für einen gesonderten Podcast, deswegen will ich da gar nichts vorwegnehmen. Okay, schreib mal auf, musst du mir nachher mal sagen. Ja, mit so Sachen wie so Blut und so, das ist... Naja, das ist mir schon klar, dass es nicht für jeden was ist, aber... am Ende, man muss natürlich Blut sehen können und auch aushalten, wenn da so ein Schlauch in die Armbeuge geht, sozusagen. Gut, dann noch eine andere Sache, die ich in deinem WhatsApp-Status gesehen habe. Oh Gott. Und zwar, stalkst du mich? Du hast neulich nicht aufgegessen. Ah. Also ich habe das, was ich nur gesehen habe, ich weiß jetzt nicht, was dahinter steckt, vielleicht klingelt es bei euch, aber ihr es kennt. Das verraten wir mal noch nicht, weil vielleicht machen wir da mal eine Aufzeichnung. Ah, okay, gut. Und dann können wir das mal probieren. Ah, okay, dann bin ich sehr gespannt. Aber tut mir jetzt leid. Ich kann schon mal dazu sagen, ich habe aufgegessen, die anderen haben nicht aufgegessen. Ah, okay. Ich weiß, du hast diese Tüte gesehen. Ja, genau. Ja, die fand ich sehr witzig, genau. Nee, da können wir auch mal essen gehen, ja, gerne. Machen wir mal eine Aufzeichnung. Bestimmt ganz gemütlich. Okay, nee, dann möchte ich nichts gesagt haben. Nein. Aber ich habe noch einen Nachtrag zu einer anderen Sendung, und zwar zur 11. Ausgabe Zahnarzt. Ja. Wir haben uns ja die Frage gestellt, Nachhaltigkeit, warum steht da mal ein Plastikbecher? Ja. Und ich war jetzt für eine Wurzelbehandlung mal bei einem externen Zahnarzt. Hast du Stress mit deiner Zahnärztin? Nein. Das machen ja Zahnärzte so. Bei bestimmten Behandlungen, die sie nicht durchführen können, weil die vielleicht zu kompliziert sind, überweisen die dich an einen anderen Zahnarzt. Also alles gut. Und der war so modern. Das war auch eine Riesenpraxis mit, ich glaube, 3 Zahnärzten oder so. Mhm. Und da stand kein Plastikbecher, sondern ein Pappbecher. Okay. Und da habe ich mich wieder daran erinnert. Ja, es ist ja nicht so schwierig, nachhaltig zu sein. Genau. Ne? Da muss man aber dazu sagen, also mir fällt auch in letzter Zeit immer mehr Plastik auf. Ne? Ja. Also, man guckt ganz anders hin. Man wird echt geschult, also muss ich auch sagen. Was vorher selbstverständlich war, hat sich extrem gewandelt. Also ich sehe Plastikdingen auch sehr kritisch oder stehe Plastikdingen sehr kritisch gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe schon in einer anderen Sendung. Es gibt Geschäfte, die die Plastiktüte jetzt wieder einführen und die Papiertüte abschaffen. Ach so. Und zwar aus dem Grund, weil sie sagen, die Papiertüte wird in der Regel nur einmal benutzt und dann weggeworfen, was weniger nachhaltig ist wie eine Plastiktüte. Und die Kette, von der ich jetzt gerade spreche, die nimmt natürlich keine normalen Plastiktüten, sondern aus Plastik recycelte Tüten. Ach so, und macht speziell noch hergestellt und so. Genau, macht daraus richtige Plastikbeutel, wenn du so willst. Okay. Und fand ich interessant, dass ein nicht so nachhaltiger Werkstoff dann doch nachhaltiger ist als der naheliegende nachhaltige Werkstoff, wie zum Beispiel Papier. Ja, aber vielleicht ist es genau der Grund, dass die Medien uns sowas suggerieren, dass man auf Plastik verzichten muss. Also ich finde das schon, also prinzipiell ist das der richtige Ansatz. Ja. Aber man muss natürlich dann auch immer abwägen, welcher ist jetzt der bessere Weg. Es gibt ja auch diese Debatte, ist ein E-Book nachhaltiger als ein Papierbuch? Ja. Auch dazu haben wir schon gesprochen in einem der letzten Podcasts. Da haben wir eine ganze Sendung gewidmet. Ja, das ist ja auch bei E-Autos. Die Herstellung der Batterie zum Beispiel, ne, wird ja sehr kritisiert. Ja. E-Auto. Ich muss mir kurz eine Notiz machen. Aha. Bei E-Auto haben wir natürlich auch was. Ja. Das große E-Auto. Also das war, was mir eher zu der Tüte einfiel. Und was ich jetzt neulich gesehen habe, ich habe tatsächlich ein Problem damit, mit diesen Gemüsetüten. Also ich meine, das ist wirklich Plastik, der ja relativ schnell abgebaut wird wahrscheinlich. Aber was machst du immer damit? Also du packst das Gemüse rein, bringst es nach Hause? Nee, also da habe ich mein Verhalten komplett geändert und vielleicht kann ich euch da ein gutes Vorbild sein. Also es ist so, ich fange mal bei Brötchen an. Ich kaufe relativ oft Brötchen, was ich unmittelbar nach dem Kaufen dann verzehre. Ja? Sehr nachhaltig. Hatte ich anfänglich immer eine eigene Tüte mitgehabt. Habe einfach eine dieser Plastiktüten aufgehoben und nicht weggeworfen, sondern lieber Warum mitgenommen Plastiktüte? Und dann wieder. Früher hatten wir so ein Netz. Da komme ich gleich hin. Also. Jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Das haben wir ja schon im Nachhaltigkeits-Podcast erwähnt. Aber das ist ja also der, Sinn. Ich hatte immer eine Plastiktüte mit in den Laden genommen und habe dann das Brötchen dann wieder da rein, bezahlt, weg. Ich habe die aufgehoben, mehrmals benutzt. Und irgendwann dachte ich, ach komm, ohne Tüte geht auch. Darüber hatten wir neulich gesprochen, glaube ich. Und dann habe ich mein Brötchen in der Hand. Wie viel kaufst denn du, wenn du zum Bäcker gehst? Eins. Ach, nur ein Brötchen? Ich mal eins so zum Mitnehmen. Und das ist für mich die größte Verschwendung. Auf die Hand gibt, sozusagen. Auf die Hand quasi. Okay. Ja. An der Kasse ein bisschen blöd, weil du stehst mit dem Brötchen in der Hand, ich lege es natürlich nicht aufs Band. Ich möchte meinen, wir haben darüber schon gesprochen, du hast gesagt, legst du auf das schöne versiffte Band. Egal. Ich glaube, ich erinnere mich. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Genau. Und auf jeden Fall, dann hat man über dieses Netz schon gesprochen. Es gibt jetzt so ein Netz zu kaufen und ich habe mir tatsächlich eins geholt. Was wir früher immer hatten. Das ist ein viel leichteres und dünneres Netz. Okay. Das ist nur für Gemüse. Gemüse habe ich sonst immer lose genommen. Also ist tatsächlich so. Sowas wie wo Zwiebeln zum Beispiel eingepackt sind. Ja, sowas in der Art, nur engmaschiger. Ne? Gemüse habe ich immer so umweltverträglich. Also das habe ich wirklich ohne Tüte genommen. Ja. Ne? Also Äpfel, dann sind halt 5 Äpfel lose und das ist ja nur nicht das Problem. Ja, und jetzt habe ich die 50 Cent investiert und habe mir 2 so eine Beutel für 50 Cent gekauft. Das ist doch okay. In anderen Geschäften kriegt man sie mittlerweile auch. Also in mehreren Supermarktketten sind die jetzt bis zu 3 Euro für so ein 4er oder 5er Set. Ach so, okay. Ja. Und die wiegen halt wirklich nichts. Ja. Und halten die auch oder gehen die noch 2-mal kaputt? Keine Ahnung, ich habe es erst einmal benutzt. Ach so. Ich kaufe nicht so oft Obst und Gemüse. Ah, okay. Mit deiner Lidl. Ja, auf jeden Fall eine Beobachtung, da muss man die Augen mal aufhalten, wie die Entwicklung dort weitergeht, weil am Ende, ich glaube, die Zeiten werden sich da schon noch ein bisschen ändern, dass die Supermärkte auch alle umstellen. Aber man, wir sind da, ich finde, wir sind da spürbar in einer Umstellung. Definitiv, und ja, das, ja. Sehe ich mit sehr positiven Augen. Ich habe neulich zum Beispiel, als ich auf dem Weg zur Kasse war, war halt so ein Sonderstand und da waren halt zum Beispiel Strohhalme. Pappstrohhalme. Ja. Ja? Und die habe ich dann, weil ich zum Geburtstag bin, habe ich gesagt, ach, nehme ich da mal mit. Und die haben gesagt, oh, schön, nett. Aber ich habe in irgendwelchen Fastfood-Ketten gibt es die wohl auch diese Pappstrohhalme und angeblich sollen sie durchsiffen. Ich habe selber noch nicht die Erfahrung gemacht. Ja, es kommt halt wahrscheinlich auch auf die Qualität an. Glasstrohhalme sind ja auch... ja, das finde ich gefährlich. Gerade für Kinder, wenn die darauf beißen. Ich finde auch ein Strohhalm, also ganz ehrlich, ein Strohhalm ist einfach mal in meinen Augen ein Wegwerfartikel. Ja, die Frage ist... Du kannst ihn da nicht richtig reinigen. Ja, die Frage ist ja, sollte man vielleicht auf Strohhalme überhaupt verzichten? Wie trinkst du denn deinen Cocktail demnächst? Ne, die Frage, ja richtig, die Frage ist, brauche ich für einen Cocktail einen Strohhalm? Aber das stimmt schon, weil es ein schöner Portionierer ist. Ne? Ja. Also wer seine Frühstücksmilch mit einem Strohhalm trinkt... Aber dann kann man doch auch so wie so eine Art Schnabeltasse statt Strohhalm. Ist ja auch wie so ein Portionierer. Gut, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen. Nee, aber vielleicht nicht unbedingt. Man muss vielleicht einfach mal hinterfragen, was der Zweck dieses Strohhalms ist. Und der Strohhalm kann ja bleiben, aber der muss ja nicht aus Plastik sein. Genau, richtig. Wenn du die Qualität genauso gut ist. Anguckst aus Plastik, da hält ein Kaffee auch 20, 30 Minuten drin, ohne dass das durchsippt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, da wird sich die Industrie noch eine Menge einfallen lassen, glaube ich. Ja. Na? Ja, das kann man mal so kurz wirken lassen. Jetzt wird René sentimental, aufgrund der Strohhalme. Nein, ich glaube, dass ich denke, euch wird das Thema ja auch in irgendeiner Form beschäftigen oder ich hoffe, dass es das tut, aber ich bin mir da recht sicher. Also nicht, weil wir die Erde für die nächsten 100 Generationen aufheben wollen oder so, sondern wahrscheinlich eher deswegen, aus demselben Grund wie Stefan jetzt diese ganzen Dinge tut, man fühlt sich dann einfach besser. Ja. Und wir können ja auch mal was zurückgeben. Ja klar, wir sind doch für euch da. Nein, nicht wir, du und ich, wir so, alle, ja. Wir zusammen auch ihr. Ne? Ach so, ja, die Gesamtheit aller Menschen. Ja. Wir haben ja schon festgestellt, einer alleine schafft es nicht, nur in der Gruppe funktioniert es. Aber einer muss anfangen. Ja, und wer fängt an? Du. Und du warst Thrombozyten spenden. Richtig. Und alle Leute gehen jetzt wegen dir Thrombozyten spenden, weil sie gemerkt haben, das ist eine tolle Sache. Ja, ist sowieso eine tolle Sache. Na? Gut, Elektro, hattest du kurz in den Raum geworfen? Ja, ja. E-Auto. E-Auto, genau. Und ich wollte auf ein ganz besonderes E-Auto hinweisen. Ja. Und zwar am Tegeler Hafen. Ah, ich erinnere mich. Ja, am Tegeler Hafen in Berlin. Ist das ein E-Auto? Ja, da fährt ein autonomer elektrischer BVG-Bus. Autonom heißt, es gibt keinen Fahrer. Wo ist denn hier der Fahrer? Es gibt nicht mal eine Fahrer, also es gibt keine Fahrerkabine, es gibt keinen Fahrer. Der Aber Bus, es gibt jemand, der zur Sicherheit mitfährt. Es gibt einen Fahrtbegleiter. Ja, ja. Mit einer Fernbedienung. Jetzt muss man dazu sagen, okay, hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht total wahnsinnig toll an. Mhm. Jetzt ist es so, dieser Bus ist nicht sonderlich groß, da passen genau 6 Leute rein. Ich weiß. Und der Fahrbegleiter steht im Bus. Der Bus fährt auch nur eine Strecke, die relativ einfach zu fahren ist, also sieht aus wie so eine ganz schmale Trabrennbahn, also so einmal hoch und einmal runter, also so ein Oval. Ja, ist ja halt ein Testbetrieb. Eine ganz flache und langgezogene Null. Ja. Der Bus fährt 15 Kilometer pro Stunde und er ist komplett kostenlos, also auch ohne BVG-Karte kann man mitfahren und es ist halt einfach ein Test. Und kann ich nur empfehlen, da mal mitzufahren. Der Fahrbegleiter erzählt auch ein bisschen was dazu. Ja, ja. Okay. Und das läuft im Prinzip so, das Ding fährt und erkennt selber, wenn Hindernisse kommen, ne, dann stoppt der. Ja. Dann muss der Fahrbegleiter, er hat so ein kleines Display an der Tür mit Knöpfen. Dann muss er dann dem Fahrzeug mitteilen, was der Grund war. Mhm. Der Fahrbegleiter kann auch jederzeit selber stoppen. Mhm. Ne? Ja, das Ding fährt über satellitgesteuerte Strecke, fährt aber nur, wenn, ich glaube, mindestens 9 Satelliten verfügbar sind. Also auch da ist eine Sicherheitsstufe eingebaut, das Tempo ist eine Sicherheitsstufe. Das ist zu genau, ja. Aber da muss man auch dazu sagen, das wäre alles nicht nötig, das kann mehr als es darf. Da muss man auch ganz klar sagen. Ja, okay. Aber die Frage ist ja, also ich habe da einen Bericht drüber gesehen und das grenzt ja an so eine große Straße, wo sich immer Autos stauen. Und dann haben sie gesagt, der hat halt eine sehr defensive Fahrweise. Ja, das stimmt. Und deswegen hält er dann immer an und kommt nicht weiter. Also warte mal, das die Strecke, also ganz ehrlich, die Strecke, wie ich sie wahrgenommen habe, ist, also es geht nur geradeaus. Ja. Es ist so ein kleiner, gibt's so einen Knick, kleinen Wendeknick drin. Genau. Ne? Das ist quasi noch die Endhaltestelle von dem. Und der fährt auf einer Straße, die auf der rechten Seite komplett zugeparkt ist. Mhm. Auf einer Straße, die verkehrsberuhigt in meinen Augen ist, wo aber aufgrund der Parkplätze oder dem Parkplatzmangels, der davor herrscht, ist da viel Einpark- und Ausparkaktivität. Ja, okay. Ne, es sind viele Radfahrer da auf dem Ding unterwegs, auch Fußgänger. Und das ist eine beruhigte Seitenstraße. Da fahren auch normale Autos. Ja. Aber es stimmt, das Ding fährt sehr defensiv. Aber ich glaube, das ist einfach, um den Verkehr nicht zu gefährden. Ja, eben. Aber es soll ja auch als Trainingsstrecke dienen, um Erfahrung zu sammeln. Genau, und das ist auch der Punkt. Genau. Ja, also ich finde es eine coole Sache. Ich finde cool, dass sich ein Unternehmen, was sich dem Transport von Personen verschrieben hat, dass das halt weiterdenkt und sagt, wie werden Personen auch in den nächsten Jahren transportiert. Ne? Moment. Jetzt halt, muss man aber stopp. Halt, stopp. Genau, jetzt muss man aber ganz klar sagen, die BVG ist ein Landesunternehmen von Berlin. Das heißt, es gehört der Stadt Berlin. Und Berlin hat ja das Mobilitätsgesetz beschlossen und da auch sich als, wie sagt man, als Vision gesetzt, Elektromobilität. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch E-Busse jetzt schon. Und ja, so aus internen Kreisen weiß man, würde es dieses Mobilitätsgesetz nicht geben, die BVG könnte auf so eine Techniken verzichten. Also es geht halt nur darum, weil Berlin hat sich das zum Ziel genommen und deshalb muss die BVG natürlich auch sowas anschaffen. Aber ich hoffe, dass die BVG da Freude dran hat. Ja, geh ich mal von aus. Also die Langzeiterfahrung fehlt ja. Ne? Also man wird sehen, was passiert. Und dieser Bus fährt ja auch auf dem Gelände des Virchow-Klinikums in Wedding ist es, glaube ich. Virchow? Ja. Ist nicht Charité? Nee, ist Virchow, okay. Genau. Okay. Ich glaube, Amruner Straße oder so. Aha. Auf dem Gelände fährt der Bus auch täglich. Irgendwie der fährt auch hoffentlich ein bisschen schneller. Weiß ich nicht, aber das ist auch dann halt so eine Teststrecke. Ne? Ja. Kann man sich da auch langfahren lassen. Und ich habe den Bus auch mal beim Tag der offenen Tür auf dem Betriebshof gesehen. Okay. Das war auch interessant. Ja. Also es sieht teilweise ein bisschen unbeholfen aus. Ja, und ich frage mich, was... Ich frage mich nicht negativ, sondern eher positiv, was bringt das für Vorteile, so ein eigenständig fahrendes Gerät haben. Vielleicht ist es gar nicht Personenverkehr, sondern auch Gütertransport. Ne? Na, das glaube ich selten. Also gut, autonome, muss ja unterscheiden. Ne? Einmal hast du ja diese Elektrizität und einmal noch zusätzlich autonom. Ja. Das sind ja quasi zwei Komponenten auf einmal, die da vermischt werden, die alle noch in der Erprobung sind. Aber stell dir vor, so ein Verkehrsunternehmen, so ein Transportunternehmen, muss ganz Berlin irgendwie versorgen mit Bussen oder dass du von A nach B kommst und gerade in den Gebieten, wo nicht so viel los ist, in den Außenbezirken oder du wohnst am Stadtrand direkt, da wäre doch sowas ideal, der dann ab und zu mal lang fährt auf festen Aber Strecken. Aber so man könnte ja jetzt auch ganz kritisch sagen, da braucht man offenbar keinen Busfahrer, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gefährdet die Arbeitsplätze, aber es schafft vielleicht auch wieder neue. Und genau das ist der Punkt. Durch diese Brille müsste man das Thema wahrscheinlich sehen. Ne? Also nicht durch den, dass jetzt die Arbeitsplätze wegfallen, sondern ganz klar, dass man möglicherweise plötzlich Bereiche bedienen kann, die vorher nicht möglich waren, aus Kostengründen. Ja. Und wir sind nun mal ein Kostenfaktor. Ne? Und dass es vielleicht tatsächlich in anderen Bereichen Arbeitsplätze schafft und sich das nur verlagert. Ja, naja, die Frage ist halt, also ich glaube nicht, dass wirklich Fahrer abgeschafft werden, weil Berlin wächst und wächst und es wird immer mehr Busse und Buslinien geben und Fahrer werden ohne Ende gesucht. Also das wird, glaube ich, nicht der Fall sein in so einer großen Stadt. Also ich kann mir das super in Industrieanlagen vorstellen, im logistischen Bereich, dass es da alles komplett alleine fährt. Man sagt ja auch, dass das Lager eines großen, bekannten Versandhauses auch komplett automatisch ist. Ja. Ne? Naja, klar, dahin wird es gehen. Ne? Automatisierung, Logistik. Und ja gut, vielleicht liefert er irgendwann dein Paket mal aus oder so, kann ja auch sein. Ja, man hat doch erzählt, die Pakete werden durch Drohnen ausgeliefert. Ja. Wo sind sie denn? Weiß ich nicht, waren das Fake News? Nee, ich denke, das kommt schon noch. Also, wir in Berlin haben natürlich immer den Vorteil, wir sind eine große Stadt, bei uns wird viel erprobt, siehe zum Beispiel deine Lidl-App, siehe diese E-Busse. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt in einem Dorf oder in einer Kleinstadt ein Verkehrsunternehmen, dann wäre das doch auch attraktiv, oder? Ja. Ich glaube, man darf die Sachen zum Teil auch nicht so als final sehen, ne? Weil wie du schon sagst, das sind Erprobungen. Das heißt, möglicherweise merkt man so eine Erprobung, ah, das ist es nicht. Ne? Also es gibt garantiert viele Leute, die dann bei so einem neuen Ding sagen, haha, so ein Quatsch und guck mal, das ist schiefgegangen. Ah, ja. Ne? Aber man muss ja auch dazu sagen, man kommt ja, so funktioniert jeder Mensch, durch Trial and Error kommt man nur vorwärts. Ne? Also genau. Versuchen, scheitern. Ja. Ne? Und so funktioniert jedes kleine Kind. Ne? Das heißt auch, da müsste man die Technologie mal durch diese Augen sehen und sagen, okay, na, offenbar hat das nicht funktioniert. Na, wie wir letztens schon hatten mit den E-Scootern, die hier überall rumstehen, diese E-Roller. Ich vermute auch, dass die in einem Jahr schert sich da kein Mensch mehr drum. Na gut, das glaube ich nicht. Hast du ja auch gesehen in meinem WhatsApp-Status. Ja, die haben es jetzt bis Marzahn schon geschafft. Ja, also die sind ja jetzt freigegeben auch für die für außerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin. Und da sieht man jetzt schon vermehrt welche. Na, aber da können wir vielleicht in einem späteren Podcast mal drauf eingehen. Okay. Ja, aber wie gesagt, also die Elektromobilität, das Problem ist ja auch, dass es keine Langzeiterfahrung gibt und dass es die Busse zum Beispiel nicht von der Stange gibt, ne? Sondern die Hersteller sind selber in der Erprobungsphase und du kannst nicht einfach sagen, du willst jetzt 100 Stück von der Sorte haben, ja. Weil die sind ja selber noch am Entwickeln. Gibt es da nicht sogar so einen Unternehmer, der für die Post so eine elektrischen Fahrzeuge entwickelt hat? Genau, die Post hat ja eine komplette Serie elektrisch sozusagen gemacht. Ja. Jetzt wollte ich mir gerade eine Notiz machen, das gerade hast du so was Interessantes gesagt. Echt? Ja. Sag ich die ganze Zeit. Ja. Ja, ja. Für euch dann gleich der Tipp an der Stelle, wenn ihr euch Notizen machen wollt zwischendrin, schaut in die Shownotes. Auf Pause drücken. Ja. Oder ihr schaut in die Shownotes. Genau, wir haben ja zum Glück alles notiert. Unter blog.über.de, genau. Der Stefan, der schreibt immer alles Wort für Wort dann auch mit. Natürlich unter podcast.über.de. Genau, aber habe ich was anderes gesagt? Was habe ich denn gesagt? Blog.über. Oh, ich war falsch in der Runde. Die guten alten Zeichen. Ja. Da ist jetzt gerade der Automatismus mit mir. Ja, genau. Hast dich ja in der Wunderwut. Blog.über.de. Genau, da könnt ihr es nochmal nachlesen und wenn es irgendwas Verlinkenswertes gibt, dann wird das auch da getan. Wobei ich gesehen habe, dass die Links dort gar nicht anklickbar sind. Ja, das habe ich mir auch notiert. Muss das noch programmiert werden? Das muss man wahrscheinlich programmieren, weil viele Tools oder viele Podcast-Anbieter verlinken das automatisch auch. Ja. Okay, Nerd Talk. Ich hatte eine gute Idee. Achso, das ist im XML, ne? Ja. Ah, okay. Sonst hätte ich gesagt, dass man mal so eine Seite mit ASCII-Doc aufsetzt, was ein sehr kurzes Format ist, um Dinge zu niederzuschreiben und dann möglicherweise, ich habe den Namen vergessen. Es gibt so Webseiten-Erstellungssysteme, da wird aus Zeugs eine statische HTML-Seite gemacht. Ja. Das hatte ich mir schon notiert. Also da bin ich ja auch dran. Hast du das programmiert? Nein, natürlich nicht. Dieses Frontend, das das XML anzeigt? Ach so, nee, das ist ja nur Auslesen von XML. Ja, fertig. Ja. Nee, das war ja das, was da zu sehen ist, ja. Okay, das heißt, du wärst derjenige, der da ran muss? Ja. Okay. Selbstverständlich. Ist es eigentlich schon mobil und geschickt? Ja. Ist extra responsive. Okay. Dann werden wir das nochmal prüfen. Im Moment schicken wir euch ja kaum auf die Webseite, was einfach damit zusammenhängt, dass wir uns, dass wir sehr großen Fokus, anders als wir es bei dem ersten Versuch vor vielen Jahren gemacht haben, den Fokus eher auf den Podcast legen als auf das. Was drumherum ist. Wie gesagt, da wird sich auch noch was tun. Bestimmt. Ja. Gehe ich mal von aus. Wir haben es auf dem Schirm. Ja. Ja. Gut, BVG-Bus. BVG-Bus. Da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Nee. Wie liegen wir denn in der Zeit? Wollen wir den Standort wechseln und uns ins Freie setzen? Willst du? Mir ist egal. Also, wir können auch hier durchziehen, hier ist ja auch Wiese. Ja, eben. Ja, müsst ihr euch vorstellen, hier ist so wie Weihnachten, so Wiese. Ne? Genau, also das ist echte Wiese, ne? Kunstrasen ist das, oder? Das ist, ist das schön, ey. René legt sich gerade halbnackt hier auf den Tisch, wenn er es so schön findet. Inspiriert für sein Privatleben. Nein. Genau. Hat bestimmt so auf so einer Phase. Dann, okay, wenn wir jetzt schon den Ort hier nicht verlassen und nach draußen gehen, dann lass uns doch einfach thematisch nach draußen gehen. Okay, gerne. Du hast Baden gewesen? Ich war Baden? Ja, heute war ich Baden. Ja, du hast ja heute frei und du warst Baden gewesen. Und Strandbad, Freibad? Freibad. See? Neuenhagen. ist ein Freibad, eins, wo man Eintritt bezahlt und dann ja. in einem, wie der Namensgeber unseres Podcasts, Marco, den ich an der Stelle mal erwähnen möchte, der hat diesen Titel Irgendwas ist doch immer quasi. Ah ja, schönen Gruß an Marco. Ja, der möchte ich meine eine Leidenschaft von ihm hier zum Besten geben. Der mag seinen See am liebsten gekachelt. Aha. Da sind auch Kacheln drin. Ja, also ein Schwimmbecken. Ja. Ja, also es ist kein... es ist kein natürlicher See, es ist eine angelegte Anlage. Ein Schwimmbad. Ein Schwimmbad, genau. Ja, okay. Aber also sehr schön gemacht. Ja. Sozusagen ein Nichtschwimmerbereich, ein großer mit einer Rutsche und ein, glaube ich, 25 Meter Bahn. Also und dann mit Wiese und so, dann legst du dich auf die richtig, Wiese? Genau, mit Liegewiesen und bei dem Wetter ja perfekt. Okay, ja. Ich war auch schon in einigen Freibädern, so im Süd- und im Südwesten Berlins und kann da das Ankugelbad empfehlen. Sagt mir gar nichts. Nee, das ist irgendwie, die Straße heißt Ankugelstraße oder so. Ich glaube, das ist ein riesengroßer, ist wie ein Park, ja. Ein ganz großer Park mit Volleyballfeldern, Fußballfeldern, Kinderspielplatz und dann ein bisschen gesondert davon, dann eben die Schwimmbecken. Mhm. Ja. Das klingt auch nicht schlecht. Also ich finde es sowieso schön, wenn da Natur ringsrum ist, Liegewiesen zum Beispiel. Ne? Oder wie machst du das? Gehst du dann noch ins Wasser? Das ist der Grund, warum ich da hinfahre. Nee, weil ich frage mich immer, also pass auf, das ist ja so, wenn du im Urlaub bist und in den Pool gehst, dann hat man seine Liege im Blick. Ja. Ne? Wenn du aber, und so war das jetzt in diesem Freibad, wo ich war, da ist das so getrennt, dass du einen Sichtschutz und das Becken drumherum und die Liegewiese ist außerhalb dieses Sichtschutzes, außerhalb der Hecke, lässt du dein Zeug quasi da liegen. Und ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, das meine Sachen einfach liegen zu lassen. Naja, also klar, kann immer viel passieren, ne? Aber ja, also ich lege mich dann immer so, dass noch neben mir irgendwie Leute sind ja, wenn ich da hingehe, früh, vormittags, heute waren zwar viele Schüler schon da, weil es anscheinend hitzefrei gab, aber es war jetzt nicht überlaufen und es sind auch genug alte Leute da, wo man halt sagt, okay, wenn da was ist, dann kann ich mich nicht schon legen. Naja, nee, so nicht, aber... Jetzt, ich würde mit Spaten reingehen, ich würde ein Loch graben, würde meine Sachen da reinlegen und würde dann, ich tue mich damit Problem. Unheimlich schwer. Nee, ja. Man guckt sich ja schon um und sieht, ob das vertrauenswürdige Leute sind oder nicht. Also ich kann als Bahnstelle, die Erfahrung hatte ich jetzt im Zusammenhang mit dem BVG-Bus gemacht, den Tegeler See sehr empfehlen. Ja, der ist auch sehr schön. Und da, ich war am Reiswerder Strand. Also Strand finde ich schon eine coole Sache. Das nennt sich wirklich Strand. Ne? Und das ist so im Gegensatz zum Freibad, bezahlst du keinen Eintritt. Okay, ja. Ne? Werde ich auch dieses Wochenende hin. Und das erste Mal seit Jahren werde ich das Subboard wieder aufblasen und werden mit dem Subboard über den Tegeler See fahren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es ist ja noch warm am Wochenende gewesen, den Podcast. Ach, Mensch, ja. Ja, und dann wird es ja ein bisschen kühler. Also Montag kommt der Temperatursturz. Nein, aber zum Freibad Neuenhagen gibt es eine interessante Geschichte. Ich stand nämlich Montag vor verschlossener Tür. Okay. Weil mir gar nicht bewusst war, dass sie montags geschlossen haben. Und die haben Schließzeiten? Ja, und das war letztes Jahr nicht. Das sieht man auch, weil am Tor Montag bis Sonntag ist Montag überpflastert mit Dienstag. Also, okay. Und jetzt habe ich auch den Hintergrund erfahren, weil die haben lange Zeit einen Bademeister gesucht. Okay. Und jetzt haben sie einen gefunden, aber der kann montags nicht und deswegen hat es montags nicht auf. Fand ich sehr interessant. Weißt du warum? Der ist mit einer Friseusin zusammen. Weil die montags aufhaben. Den Montag baufrei. Ja, das kann natürlich sein. Nein, ich war überrascht, klar, ich hätte vorher gucken können, aber ich habe gar nicht drauf geachtet. Und ich dachte, wollen die nicht, dass man baden geht bei dem schönen Wetter? Ja, okay. Aber naja. Ja, das ist dann der Vorteil am See, ne? Der hat immer auf. Ja, siehst du, und jetzt quäle ich mich schon wieder mit dem Gedanken, was werde ich tun mit meinen Klamotten am See? Ich kann sie ja schlecht mit aufs Subboard nehmen. Ja, gehst nicht alleine und dann lässt du einen immer am Strand. Ja, das ist ja. Hast doch Kinder. Blöd. Dann dürfen die halt nicht baden gehen, sondern müssen auf die Sachen aufpassen. Ich werde dafür eine Lösung finden. Wenn nicht, nimmst du ein bisschen Geld mit und sagst, hier, könnt ihr mal aufpassen hier? Oder ich kaufe euch ein Eis. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Würdet ihr eure Sachen einfach am Strand so liegen lassen, unbeaufsichtigt? Jede Versicherung würde dich, wenn du dann ankommst, würde dich auflachen. Fahrlässig. Grob fahrlässig. Da gibt es eine ganz witzige Geschichte, liegt schon ein paar Jahre zurück. Da hat eine junge Frau, die war mit Freunden irgendwie in Dubai oder irgendwo. Dubai. Auf jeden Fall war die am Strand gewesen und die sind dann auch ins Wasser und als sie zurückkamen, waren ihre Sachen weg oder Handy zumindest. Ja. Ne? Das Ding war, sie hatte eine Verbindung hergestellt mit dem Handy, da wurden alle Fotos sofort in die Cloud geladen. Und dann sieht man ja, das ist vielen schon zum Verhängnis geworden. Dann, ja, und dann war es so, sie hatte dann Fotos von dem neuen Besitzer gesehen. Und mit Standortangabe? Naja, das liegt schon fast 10 Jahre zurück. Okay. Auf jeden Fall hat sie eine Webseite aufgemacht und die nennt sich The Guy Who Stole My iPhone oder so. Und dann hat sie die Bilder immer veröffentlicht und hat dann runtergeschrieben, hallo, heute mache ich das und das. Ne? Und hat immer die Fotos aus Sicht kommentiert. Okay. Ne? Und das ist sehr viral gegangen. Damals müsste man suchen, müsste schauen, ich glaube, The Guy Who Stole My iPhone, da müsste da relativ schnell auf das Thema Seite stoßen. Kommt. Und das war sehr witzig gewesen. Ja, das muss man sich überlegen, ne? Wenn man das falsche Handy sich schnappt. Nee, aber prinzipiell halt Sachen liegen zu lassen, also ich finde es unverantwortlich. Aber was willst du machen? Kann ja höchstens sein, dass du vielleicht einen Spind haben oder dein Zeug einschließen kannst. Oder verbuddeln kannst. Naja, verbuddeln ist ja auch nee, also wahrscheinlich Alarm gesichert. Das kann man machen. Sobald jemand das Ding bewegt. Oder am besten keine, ich meine, mir geht es jetzt nicht um Handtuch oder so. Weil, ja, gut, ja, aber Technik hat man ja ganz ehrlich, wer ein Handtuch klaut, der hat es auch nötig. Ja, genau. Der soll es ja noch haben. Dem können wir das auch. Ja, ja, ist schwierig, aber es stimmt. Man ist da vielleicht auch viel zu leichtsinnig. Und ich möchte euch ja kein schlechtes Gewissen machen und auch keine Angst, ne? Aber naja, wie ist es? Wenn ihr einen Tipp habt, dann immer her damit. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sehe, die Bilder im Sommer, in den Sommerferien, Berliner Freibäder oder Schwimmbäder, wo kein freier Grashalm mehr zu sehen ist, wenn da was wegkommt, dann wird es keiner gewesen sein. Hier geht jetzt keiner raus, bevor wir. Genau. Nee. Aber stellt sich an den Ausgang und sagt Taschenkontrolle bei jedem, der raus will. Und lustig war heute, wo ich dann reingegangen bin ins Schwimmbad, stand Security da und hat allen Gästen erstmal die Frage gestellt, ob sie rauchen. Aha. Ich kenne den Hintergrund nicht, ich kann es mir vorstellen. Brandschutz. Genau. Ich mich, ja. Aber ich habe natürlich Nein gesagt. Hätte ich mal Ja sagen sollen und mal sehen, was zu erfahren, worum es geht, ja. Nee, aber war alles gut. Also war sehr schön, kann ich jedem empfehlen. Ja. Und natürlich außerhalb der Schulzeiten immer super. Also ihr könnt die letzten Tage jetzt noch nutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sich das noch hält. Nicht mehr lange. Echt? Das ist, glaube ich, schon vorbei, wenn du. Ja. Aber wie gesagt, ich finde auch 23 Grad super. Ja. Ja. Einen Berlin-Tipp habe ich noch, einen TV-Tipp zu Berlin. Achso, siehst du, ich hatte ich dir auch geschickt. Ja, genau. Habe ich durch Zufall entdeckt. Ich habe jetzt leider keine Wiederholungen mehr gesehen. Mit Stefan WhatsApp-Chat zu haben, ist wie, als wenn man die News abonniert hat. Ja, kannst du mal sehen, ne? Schlimmer als mit einer Frau zu schreiben. Welche TV-Tipp. Und zwar, es ist eine Serie, die heißt Ich bin. Und da gibt es verschiedene deutsche Städte. Und Ich bin Berlin auf NTV. Kann man auch in der Mediathek von TV Now sich angucken. Aber TV Now, da muss man doch angemeldet sein. Ich glaube, das kann man auch kostenlos sehen, ja. Nur mit Werbeeinblendung, ja. Aber fand ich sehr interessant. Da ging es nochmal um die Geschichte Berlins und von damals bis heute um den BER. Also nochmal eine schöne Zusammenfassung im Prinzip der ganzen Podcast-Folgen über Berlin, die wir gemacht haben. Okay. Wie Berlin entstand mit Berlin und Staffel Köln 1, Folge 1, und so weiter. TV Now. Okay, werde ich mal gucken. Ja. Meinst du da, aber ich glaube, man muss einen Account haben, um da gucken zu können. Also ich konnte es so starten, auf jeden Fall. Warte, werde ich das mal ausprobieren. Ja. Also sehr empfehlenswert. Und natürlich gerne auch die anderen Städte. Geht ja nicht nur um Berlin, da gibt es noch Ich bin Dresden, Ich bin München und was weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch geswitcht, was mein Fernsehverhalten betrifft. Also Fernseh im Sinne von Internet-TV. Genau. Hier Video on Demand. Mhm. Ich gucke jetzt eher Dokus als Netflix-Serien. Okay. Ja, haben die auch ganz viel, ja. Ja, sehr interessant. Ja, gut bei NTV, N24. Und auch gute Qualität auf jeden Fall. Hitler-Dokus, wenn ihr Hitler-Dokus sehen wollt. N24. Also Welt. Welt. Genau. Ganz kurz zu einem anderen Online-Streaming-Anbieter. Ja. Join, ja. Kann man da auch ohne Anmeldung gucken? Ja. Aber mit Werbung. Ja, ist in Ordnung. Echt cool. Wobei man aber sagen muss, wie viele Anbieter wollen wir denn noch haben? Ja, könnt ihr euch nicht mal zusammen. Das kennst du doch, es geht hoch und dann runter. Genau. Na? Dann verschwindet meine wieder. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, die Versuche von Disney, einen eigenen Anbieter auf den Weg zu bringen und dann Netflix da in der Hinsicht zu erleichtern. Ja, also Naja, bei Disney merkt man schon, dafür werden ja auch Fernsehsender eingestampft, ne? In Deutschland zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, da werden wir uns sowieso auch umgucken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Fernsehen ist für mich überhaupt kein Thema. Also ein herkömmliches Fernsehen ist für mich kein Thema mehr. Nee, auch du. Nee, gar nicht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Sat 1, Sie haben noch diesen Ball, ne, den bunten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Sat 1 gesehen habe oder hätte ich. Du hast doch Promi Big Brother geguckt, erzähl. Ich hab in den Medien gelesen, dass es gelaufen ist. War da ein Promi mit bei? Wer war der berühmteste? Der soll angeblich sagen. Ja, da war zum Beispiel der Herr Trovato. Was? Kennst du nicht? Nee. Die Trovatos, die Detektive von RTL? Nee. Also das war ich arbeite um 14.30 Uhr noch. Ja, aber das sagt da immer was. Nee, kenne ich nicht. Nee, gibt's nicht mehr. Ist es so eine Pseudo-Doku? Nee, so was Scripted Reality, so ein Scheiß. So wie Dr. Lenzen, die hier Staatsanwalt Lenzen? Ingo Lenzen meinst du da? Keine Ahnung. Ja, das ist ja alles gescriptet gewesen. Echt? Und warum muss man wie heißt denn? Nee, Trovato. Die Trovato, das kennst du nicht? Nee, okay, René. Warte, Trovato. Enttäuscht mich das jetzt? Pff. Nee, ansonsten, ich weiß nicht. Hier, Slatko war da mit drin. Ich mach mein Dings auf hier, mein Handybrowser, und weißt du, was für eine Seite offen ist? So, ja. Aber ich muss dazu sagen, Trovato. Um mich in Schutz zu nehmen, ich hab's die nicht geguckt. Hab natürlich die Schlagzeilen dazu gesehen. Meine Schwester hat in so einer Serie mitgespielt, ja? In so einer Pseudo-Fake-Reality-Serie. Ja. Ja. Ja. Trovato kenne ich nicht gut. Ja, genau, ist ja auch egal. War da gewesen, deshalb, genau. Den habe ich wohl erkannt. Ja, ja? Okay. Ja. Obwohl es komisch war, das war das Gesicht von Slatko in der auch. Hülle eines anderen Menschen. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ganz witzig. Naja. Aber ja, muss man nicht haben. Ja, und auf Join kann ich sehr empfehlen. Ich habe also Join selber noch nicht jetzt geguckt, aber ich freue mich, dass dort Jerks läuft. Ja. Das ist genau mein Humor. Haben wir schon durchgeguckt. Hast du schon durchgeguckt? Nee, selbstverständlich. Was sagst du? Das ist doch für Leute, die Stromberg cool fanden, die finden absolut. Jerks, glaube ich, auch ja. Definitiv ja. Cool. Wobei ich finde, dass Jerks ein bisschen noch eklig ist. Ja, noch manchmal. Eine Nummer anzüglicher, aber auch eine Nummer... lustig ist es auf jeden Fall. Ich finde es näher an der Realität. Ja. Ich werde mir die ersten beiden Staffeln auch nochmal angucken. Ah ja, ach cool. Dann bin ich heute Abend beschäftigt. Ah, guck an, ja. Siehste. Warte mal, da muss ich mal weiter scrollen. Du hast ja noch mehr Sachen beschrieben. Genau, und zwar kann ich mal sagen, in Berlin gibt es was Neues bald. Ab 5. September. Und was? René sagt uns jetzt was. Ab 15. September? Ab 5. September gibt es was Neues in Berlin. Dann blicken wir und testen die Zukunft. Nee. Und zwar eröffnet in Berlin das Futurium. Das okay. Futurium am Hauptbahnhof. Genau, das kann man ja jetzt schon eine ganze Weile sehen. Das ist so ein schwarzer Bau. Ich war auch schon da gewesen. Aha. Und habe schon einige Fotos gemacht, weil es ist auch ein sehr beliebtes Fotoobjekt. Also wenn ihr bei Instagram mal guckt, das Futurium sieht ganz cool aus. Und was wird da drin sein? Also auf der Webseite steht als Spruch, das Futurium ist ein Haus der Zukunft. Hier dreht sich alles um die Frage, wie wollen wir leben? In der Ausstellung können Besucher und Besucherinnen viele mögliche Zukünfte entdecken, im Forum gemeinsam diskutieren und im Futurium Lab eigene Ideen ausprobieren. Gibt es Eintrittspreise? Kostenlos. Gut. Natürlich schade jetzt für euch, weil am Wochenende war ja die lange Nacht der Museen. Ja, gut, das ist aber kostenlos, das kann man ja auch. Genau, aber Museen passt ja dazu, ne? Da gab es ja auch wieder eine Sonderfahrt mit der U-Bahn. Okay. Aber das ist jetzt zu spät, kommt bald wieder. Aber das Futurium, also das ist auf jeden Fall interessant, am Alexander Ufer 2 in 1017 Berlin, ab 5. September ein neues Highlight in Berlin. Sollte man auf jeden Fall mal hingehen. Und ab 15. Ab 5. 5. Ja. Gut. Warte mal, ich sehe gerade, kann es sein, dass du mir von diesem selbstfahrenden Bus geschrieben hast und ich den daraufhin besucht habe? Das kann auch sein, ja. Möchte ich bitte nochmal klargestellt haben im Podcast. Nein. Ja, aber dann haben wir doch eine super Podcast-Folge jetzt schon wieder im Kasten. Und unser Plan, die ist sehr gut. Wir haben mal ein bisschen vorgequatscht, aber wir sind bei einer guten Stunde. Echt? Ey, wir haben es echt irgendwie im Blut, diese Stunde. Ja, im Blut, verstehst du? Ne? Deswegen gehe ich Blut spenden, damit ich das im Blut habe. Sehr schön. Und unser ursprünglicher Plan, den werden wir mal an anderer Stelle fortsetzen, weil wir hatten eigentlich was anderes vor, aber das ist jetzt im Berufsverkehr nicht so günstig, glaube ich. Da finden wir nochmal einen Termin. Genau. Mehr verraten wir nicht. Ihr könnt euch also, ihr könnt auf jeden Fall gespannt und überrascht sein. Und ich glaube, die nächste Folge wird noch von einer ganz anderen Sache geprägt sein. Von unserem Besuch. Ach, warte mal. Beim RBB. Wir gehen am 7.9. zum RBB. Genau. Am 5.9. Das ist ja quasi, ja, für die nächste Folge, die wann erscheint? Am 16. September. Am 16. September. Das ist ja ein Tag vor deinem Geburtstag. Was? Nein. Apropos. Ups. Du willst das jetzt so sagen? Nein, das schneide ich raus natürlich. Ja, apropos René, ne? Dann dir auch schon mal herzlichen Glückwunsch. Ja. Denn du hast ja an unserem Veröffentlichungstag Geburtstag. Wenn ihr also zu den Ersten gehört, die das runterladen, dann quasi heute. Ja. Und dann wäre ich euch total dankbar, wenn ihr einfach mal jetzt, egal was ihr gerade macht, ganz kurz alles stehen und liegen lasst, aufsteht und Happy Birthday sagt, Happy Birthday. Oder einfach singt. Ja. Den Applaus, den ihr dann kriegen werdet, wo ihr auch gerade seid, der sei euch gegönnt. Und ich danke euch für die Zuwendung. Genau. Und René, natürlich wünschen wir dir, auch gerade, wenn ich das hier so sehe, beruflich endlich die größten Erfolge, die es gibt. Ja, vielleicht kann ich ja mal ein aktuelleres Buch kaufen. Ja, genau. Ne? Mit HTML 4, 5, 6. Was gibt es da schon? Ja, glaub schon. Danke, Stefan. Das ist wirklich sehr nett. Und ich habe natürlich keine Geschenke, weil es ist ja jetzt noch nicht so offiziell weit. Darf man ja nicht. Ich kann deswegen auch gar nicht sagen, was ich Tolles bekommen habe. Ja, so ist das. Ja, wunderbar. Nee, also am 16.09. Kommt die nächste Folge. Werden wir wahrscheinlich thematisch viel aus unserem Fernsehbesuch lassen. Genau. Wir sind ja beim RBB Anfang September. Trainee organisiert. Genau, und ich denke, wir werden da ein bisschen was einsammeln. Aber das hat man ja beim letzten Mal schon geklärt. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch. Ja. Das ist die 15. Folge, die dann kommt. Ja, noch ein Nachtrag hier. RBB-Moderatorin hast du doch gesagt, die hübsche. Also hübsch sind sie bestimmt die, alle. Die taffe, die nicht auf den Mund gefallen ist, die locker ist, genau. Okay, ja. Das müsste Eva Maria Lemke sein. Ja, ich glaube, das ist es. Ja, genau. Ich hatte tatsächlich, weil ich sie sehr... Die hat wirklich eine dufte, lockere Art, genau. Hatte ich mal gegoogelt und habe dann gesehen, die ist im festen Hemd. Nein, die ist wirklich Journalistin durch und durch. Ja, auf jeden Fall. Die ist ja nicht nur im RBB. Aber wirklich Eva Maria Lemke, coole Moderatorin, ja. Ja. Gott, ey, wir schmieren den Leuten Honig um den Mund. Ja, wir gehen noch dahin. Hoffentlich sendet die Annette. So. Stehst, dann kriegen wir ein Autogramm oder ein Foto mit ihr. Ja. Na? Da gucken wir mal. Gut. Ja, das war doch wieder ein Potpourri an Berlin-Themen und privaten Themen. Die Zeit geht immer so wahnsinnig schnell. Ja, natürlich. Ne? Ja. Bei der Arbeit ist es nicht so. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vielleicht ein paar interessante Denkanstöße. Wenn ihr was für uns habt, dann lasst es uns natürlich auch wissen. Wir sind auch sehr interessiert. Gerne. An neuen Dingen. Ja, schaut auf unseren Instagram-Account, auf den Twitter-Account oder... Geht einfach auf podcast.juber.de. Und ich glaube, das ist auch der einfachste Weg, denn auf podcast.juber.de da ist alles findet ihr den Link zum Instagram-Account, den Link zum Twitter-Account, den Link zum Download, den Link zum Abonnieren in iTunes, den Link zum Abonnieren mit alles Google da. Podcasts, ist alles da. Ja. Und wir werden dafür sorgen, dass es auch. Also ich finde, schön muss es gar nicht aussehen, es muss gut konsumierbar sein. Das der Inhalt muss mal, vermittelbar sein. Muss man testen. Also es ist im Moment natürlich noch alles riesig und soll ja auch nicht so sein. Podcast.juber.de. Hast du das nicht als Favorit gespeichert? Ich war da noch nie drauf. Ach so. Ja, also wir werden mal dafür sorgen, dass man die Links anklicken kann. Ansonsten hat sich Stefan da schon richtig viel Mühe gegeben. Da merkt man, dass er auch beruflich... eine echte Wertanlage ist. Zeig mal. Ich habe gerade überlegt, war das jetzt Ironie? Nein, oder? Man kann ja alles machen, was man machen will. Ja. Gut, ich glaube, ich muss ja, wir sollten jetzt die Sendung beenden, weil ich habe noch mit René kurz ein Personalgespräch. Genau. genau. Schön, dass ihr dabei wart. Wahrscheinlich dann ohne mich. Genau. Und ach, hier und Abmahnung auch schon wegen dem Bier. Genau. Also René, es wird immer schlimmer. Ne? Nein, René ist nächste Folge natürlich auch wieder dabei, weil ohne René ist es natürlich nur halb so schön. Dann bist du aber, das ist sehr schön gesagt. Ohne René ist es natürlich nur ein Drittel so schön. Ja, aber ich wollte gerade sagen, genau, ohne euch ist es auch nur ein Drittel so schön. Also wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Definitiv. Schaltet ein. wenn es wieder heißt, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und jetzt die Outtakes. Achtung. Irre. Ich mache erstmal das obligatorische. Ein Selfie für ein Instagram. Hallo, hier sind wieder René und Stefan. Und der Profi sagt, der Instagram-Profi sagt immer von oben fotografieren. Ja, sieht man die besser. Nicht? War das nicht so? Ja. Da hast du mal ein breites Grinsen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Furchtbar. Ich hasse Fotos, aber egal. Schön, dass ich das Thema 2 Minuten vor der Aufzeichnung abfahre. Du hast ja bald Geburtstag. Ich weiß. Auch am Veröffentlichungstag. Ist das ja, stimmt tatsächlich. Ah, echt? Am Montag. Möchtest du im Podcast, dass man dir gratuliert? Man möge mir gratulieren. Ja? Ja. Okay. Wir können das ruhig thematisieren. Naja, das würde ich kurz abnehmen. Nee, komm, ey, 20 Minuten sollten da wohl drin sein. Ich kann dir so ein bisschen erzählen, wo ich geboren wurde, wie das so war. Ja. Füße zuerst. Und ey, wie die Stunde immer dahin ballert. Ja, ne? Nee, also, wir haben ja ein bisschen vorgequatscht und hier steht jetzt 1:13.